Ja, ich treffe mich mit Fans, will die Reichweite nutzen. Lass von zwei, drei verdutzen meinen Nightliner putzen. I'm a good man, Frauen dürfen reihenweise lutschen. Aber keine Groupie-Bitches, die mein Lifestyle beschmutzen. Nach dem Mess folgt das Star, stets auf Konfrontationskurs. Und Produzenten feiern bei den Songs schon die Rohspuren. Was ist los, du fällst mir ins Wort und kurz danach ins Koma. Junge, wenn du mal was schlägst, dann doch nur Wurzeln auf dem Sofa. Es ist so, weil mir ein Spaß da draußen das Glück verweigert. War ich lange weg, also macht es laut, denn das müsst ihr feiern. Ich entwickel meinen krassen Sound noch ein Stückchen weiter, denn nur dadurch hält es die Masse aus, so wie Brückenpfeiler. Keine Frage, bin ein aufgewecktes Kerlchen, aber frauentechnisch brauch ich echt ne Pause, breche Herzen mit meinem Lächeln. Bitches können sich andauernd nicht beherrschen, was für Frühstück, ich zerstöre ihren Traum von einem Pärchen. Schneller am Morgen danach hab meine Sorgen geparkt, bin infiziert, verdammt, ich reime sogar Worte im Schlaf. Sorg bei Bedarf für neue Bars und lasse Kritiker verstummen. Lauf ich draußen auf der Straße, drehen sich Bitches nach mir um. Wie viel ich schreibe ist enorm und jede Zeile geht ins Ohr. Ja, mein Style ist arrogant, das unterschreibe ich dir sofort. Wo sind die Jungs, die sonst so herrlich kritisieren? Ich hab Bock, hier jede Zeile kontrovers zu diskutieren. Mir sagt niemand was, befolge nur den elterlichen Rat. Schreibe täglich neue Songs, doch nehm die Hälfte mit ins Grab. Du bist real, hör bloß auf, bei dir steht Fake doch im Vertrag. Denn dein Image ist von Grund aufgestellt, so wie ein Fahnen. Ich hab zweifelsohne Style, hör mir Alben anderer Rapper an. Und mir wird sofort klar, was sie mit Schreibblockade meinen. Was für Ghostwriter, ja, ich kann die Pisser nicht verstehen. Schreib so easy diese Lines, wo liegt denn bitte das Problem?